Kapitel 4 – Erster Eindruck von Weimar. Die Fahrt über die Autobahn von Eisenach nach Weimar dauerte nicht sehr lange. »Seht mal, da hinten vor dem Hügel liegt Weimar!« Tims Vater zeigte auf die Hügelkette. »Papa, was ist das denn für ein Turm?« wollte Lisa wissen. »Das ist ein sehr trauriger Teil unserer deutschen Geschichte. Dort oben liegt die Gedenkstätte Buchenwald. Der Glockenturm liegt an der sogenannten Blutstraße, die zur Gedenkstätte führt.« »Darüber haben wir im Geschichtsunterricht gesprochen.« »Wir auch«, sagte Tim. »Aber Oma und Opa sprechen nie darüber.« »Das ist auch nicht so einfach für sie. Opas Familie hatte Freunde, die dort gestorben sind«, erklärte ihr Vater. »Die Erinnerung ist für sie sehr schmerzhaft.« Lisa sagte nichts. Sie dachte an die Lebensgeschichte ihrer Großeltern. Die nächste Autobahnausfahrt führte in Richtung Stadtmitte Weimar. Weltkulturerbe klassisches Weimar stand auf einem Schild am Ortseingang.